Zocken mit Ankern und Trumpf für das ständige Mischen. Weil dass du immer dahinter stehst, das kann das nicht wissen. In der Szene kehrt auf jeden Fall erwähnt Mike Kerstin Weiß. Für das Backup meiner Songs kriegst du den ersten Preis. Wenn ich's Ghost, der Komplex Kugel Blitze bringt den ärgsten Scheiß. Bei Samierung, dem Gameboy wird's romantisch wie bei Kerzenschein. Und wer a chaotische Crew ist, das ist die Last Pur. Mike, ihr Album ist top, a geiler Komma Ahu. Es kommt der dicke Info mit dir, macht's immer einen riesen Spaß. Sag gemessen mit dem Lehe, fix gemein mein Merzgas. Mike, Greasy, Phoenix, Maverick und S&Z. Der Rush, der Joker, Shogun und Rap, doch der Krieger fett Respekt. Schau links, Pino, Daumen, Mace, Master und der Boss. Ja, Wildwuchs, Sound, was kann, Rekord. Und mein besonderer Dank geht an a Fee und an Gemeinde Parkour. Und an an Alex, wir zerreißen ab dem Jahr. Das geht an alle in dem Game, die mit mir down sind. Das geht an alle in dem Game, die mit mir down sind. Wir sind für die Szene hier die allerletzte Aussicht. Wir sind für die Szene hier die allerletzte Aussicht. Das geht an alle in dem Game, die mit mir down sind. Das geht an alle in dem Game, die mit mir down sind. Wir sind für die Szene hier die allerletzte Aussicht. Wir sind für die Szene hier die allerletzte Aussicht. Shit wie Blood Gold. Connecte überall, Deutschland, Amiland und Schweiz. War bereits mit Tarj, J-Books und RKF am Mike. Jetzt mit Freezy zum Trap diese Rap-Szene hochbringen. Mein Flow ist für das Game wie pures Doping. Auch im Battle-Rap reicht mir keiner das Wasser. N-H-R-A-B-T, es gibt ein Reime-Massaker. Mach kein Trap oder Cloud, es werden Rapper zerfickt. Sowas kennt man hier nicht so mit trotzdem Next-Level-Shit. Das geht von Wien ins Waldviertel und die ganze Welt. Echter Untergrund-Shit, kein Vertrag, nur Rap. Dieser Track geht an meine Buddies hier im Game und deshalb muss ich meine Homies auch nicht namentlich erwähnen. Das geht an alle in dem Game, die mit mir down sind. Das geht an alle in dem Game, die mit mir down sind. Wir sind für die Szene hier die allerletzte Aussicht. Wir sind für die Szene hier die allerletzte Aussicht. Das geht an alle in dem Game, die mit mir down sind. Das geht an alle in dem Game, die mit mir down sind. Wir sind für die Szene hier die allerletzte Aussicht. Wir sind für die Szene hier die allerletzte Aussicht. Alter, Gerd, da kehrt der Wind und Pull ihr auf alle Size. Beating you, du bist behörst, weil du immer am Beat bomb bist. Da kehrt der MC Ramse, Psycho und die Beatbangers. Wann ich mehr erwähne, so dann kehrt der Beat länger. Und an alle Lads, die auf zusammen, nur bei Scheißen bleibt man nur der Mittelfinger. Miteinander können wir's reißen. Wenn ich irgendwen vergessen hab, dann war das Depp in der Absicht. Es war nicht leicht, aber zu gewinnen wie Wochen bei einer Nachtschicht. Das geht an alle in dem Game, die mit mir down sind. Das geht an alle in dem Game, die mit mir down sind. Wir sind für die Szene hier die allerletzte Aussicht. Wir sind für die Szene hier die allerletzte. Das geht an alle in dem Game, die mit mir down sind. Das geht an alle in dem Game, die mit mir down sind. Wir sind für die Szene hier die allerletzte Aussicht. Wir sind für die Szene hier die allerletzte. Das geht an alle in dem Game, die mit mir down sind. Das geht an alle in dem Game, die mit mir down sind. Wir sind für die Szene hier die allerletzte Aussicht. Wir sind für die Szene hier die allerletzte Aussicht. Das geht an alle in dem Game, die mit mir down sind. Das geht an alle in dem Game, die mit mir down sind. Wir sind für die Szene hier die allerletzte Aussicht. Just